Abschnitt 19 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 19. Kapitel. Fernere Folgen des Raubanfalls. Über das, was während meines Pariser Aufenthalts vorging, kann ich mich sehr kurz fassen. Unter den vielerlei Einzelheiten, die sich in meiner Erinnerung an die Befreiung meines guten Papa knüpfen, brauche ich nur bei einer einzigen länger zu verweilen. Mit Papa sah die Sache diesmal sehr schlimm aus. Der ehrwürdige Liebhaber war so weit gegangen, alles aufzubieten, um sich wieder zu verjüngen, hatte sich neue Zähne, eine neue Perücke, einen neuen Teint und eine neue Gestalt, das letztere vermittels des Ankaufs einer neuen Schnürbrust, angeschafft. Ich muss gestehen, dass ich ihn kaum erkannte, so fabelhaft und unnatürlich jung sah er aus. Vergebens bot ich alles auf, meinen früheren Einfluss auf ihn geltend zu machen. Er umarmte mich mit der rührendsten Zärtlichkeit, er gab den edelsten Gefühlen gegen mich Ausdruck, aber in Betreff seiner beabsichtigten Heirat war er unerschütterlich. Das Leben erschien ihm nur unter einer Bedingung erträglich: die Geliebte oder der Tod. So lautete das Losungswort dieses alten Vulkans. Was die Sache noch hoffnungsloser erscheinen ließ, war der Umstand, dass die Geliebte frech genug war, sofort ihre Trumpfkarte auszuspielen. »Ich will gegen die Person gerecht sein. Sie verschanzte sich in einer durchaus unangreifbaren Position. Sie autorisierte uns, die Partie, wenn wir könnten, rückgängig zu machen. Ich verweise Sie an Ihren Vater. Ich bitte Sie, sich es gesagt sein zu lassen, dass ich ihn nicht zu heiraten wünsche, wenn seine Töchter dagegen etwas einzuwenden haben. Er braucht nur zu sagen, entbinde mich meines Wortes und er soll auf der Stelle frei sein. Gegen ein solches Verteidigungssystem war nichts zu machen. Wir wussten so gut wie Sie, dass unser betörter Vater das entscheidende Wort nicht sprechen würde. Unsere einzige Chance war, keine Kosten zu scheuen, um Nachforschungen über das frühere Leben dieser Dame anzustellen und so unwiderlegliche Beweise gegen sie vorzubringen, dass selbst die törichte Verblendung eines Greises dieselben nicht für Lügen werde erklären können. Wir gaben Geld aus, wir stellten Nachforschungen an, wir schafften uns die nötigen Beweise. Damit vergingen 14 Tage, nach Verlauf welcher Zeit wir das nötige Material in Händen hatten, um unserem guten Papa die Augen zu öffnen. Im Laufe dieser Untersuchung kam ich mit vielen sonderbaren Leuten in Berührung, unter anderem mit einem Manne, der mich bei seinem ersten Anblick durch etwas erschreckte, das mir bei aller meiner Erfahrung noch nie vorgekommen war. Die Gesichtsfarbe des Mannes war nämlich keine der gewöhnlichen Nuancen menschlicher Hautfarbe, sondern bot den widerlichen, ich möchte fast sagen teuflischen Anblick eines fahlen Schwarz-Blau. Der Mann erwies sich als ein höchst freundlicher, intelligenter und dienstfertiger Mensch, als ich aber zum ersten Mal seiner ansichtig wurde, erschrak ich dermaßen über seine furchtbare Gesichtsfarbe, dass ich einen Schrei des Entsetzens nicht unterdrücken konnte. Er nahm nicht nur meine unabsichtliche Rücksichtslosigkeit in der nachsichtigsten Weise auf, sondern erklärte mir, wie er zu dieser sonderbaren Gesichtsfarbe gekommen sei, so dass ich ganz amonaise mit ihm wurde, noch bevor ich auf die delikate Untersuchung, welche uns zusammengeführt hatte, näher einging. »Ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie auf meine Entstellung nicht habe vorbereiten lassen, bevor ich ins Zimmer trat«, sagte der unglückliche Mensch. »Es gibt in allen Ländern der Erde Menschen von einer der meinigen ähnlichen Gesichtsfarbe, und ich vermutete daher, dass Sie in Ihrem Leben schon ähnlichen Individuen begegnet wären. Die blaue Farbe meiner Haut ist die Wirkung innerlich genommenen Höllensteins.« Höllenstein ist nämlich die einzige Medizin, durch welche Menschen von einem sonst unheilbaren Leiden befreit werden können. Wer mit diesem Leiden behaftet ist, hat nur die Wahl, es zu behalten oder sich die schrecklichen Folgen dieser Kur gefallen zu lassen. Er sagte mir nicht, worin sein Leiden bestanden habe, und ich mochte ihn, wie ich wohl kaum zu bemerken brauche, nicht weiter danach fragen. Ich gewöhnte mich bei längerem Verkehr mit ihm an seine Entstellung und würde meinen blauen Mann ohne Zweifel über andere Dinge, welche mein Interesse in höherem Grade in Anspruch nahmen, vergessen haben, wäre nicht meine Aufmerksamkeit unerwarteterweise auf die Wirkungen des Höllensteins als Medizin bei einer späteren Gelegenheit und unter für mich sehr überraschenden Umständen wieder gelenkt worden. Nachdem ich Papa vom Rande des vielleicht 20. Abgrundes, an welchem er in seinem Leben gestanden, gerettet hatte, musste ich noch einige Tage bleiben, um ihn mit der Bitterkeit einer ihm wider seinen Willen zum Teil gewordenen Befreiung auszusöhnen. Wer es nicht mit angesehen hat, würde es nicht glauben, wie er litt. Er knirschte mit seinen kostspieligen Zähnen, er riss sich seine vortrefflich gemachten Haare aus, er würde in seiner leidenschaftlichen Aufregung ohne Zweifel auch seine Schnürbrust gesprengt haben, wenn ich ihm dieselbe nicht fortgenommen und zum halben Preise wieder verkauft und so wenigstens neben den großen Verlusten einen kleinen Profit aus unserer Kalamität erzielt hätte. Was man auch beginne in dieser elenden Welt, dreht sich alles um Geld. Einerlei, ob man für die Freiheit des Volkes sterbe oder ob man seinen Papa aus den Schlingen der Liebe befreie. Gibt es keine Abhilfe dagegen? Lasst mich euch ein Wort ins Ohr flüstern. Wartet nur bis zur nächsten Revolution. In der Zeit meiner Abwesenheit hatte ich natürlich mit Lucilla korrespondiert. Ihre Briefe waren sehr traurig und sehr kurzen, den Zustand der Dinge in Dimchurch als sehr betrübend. Die schrecklichen epileptischen Zufälle hatten sich bei Oscar in immer kürzeren Zwischenräumen und mit immer größerer Heftigkeit wiederholt. Sobald ich wieder an meine Rückreise nach England denken konnte, schrieb ich an Lucilla, um sie durch die Aussicht auf meine Rückkehr aufzuheitern. 2 Tage vor meiner Abreise von Paris erhielt ich noch einen Brief von ihr. Ich war schwach genug, mich fast vor der Eröffnung des Briefes zu ängstigen. Der Umstand, dass sie mir in einem Augenblick schrieb, wo sie wusste, dass wir uns so bald wiedersehen würden, berechtigte mich zu der Vermutung, dass sie mir etwas sehr Bedeutsames mitzuteilen haben würde. Eine böse Ahnung sagte mir, dass der Brief die schlimmsten Nachrichten enthalten werde. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, den Brief zu erbrechen. Oh, was für Toren sind wir doch! Auf einen Fall, wo sich unsere Ahnungen als begründet erweisen, kommen 100 Fälle, in denen sie uns irregeleitet haben. Statt mich zu betrüben, entzückte mich der Brief. Unsere traurigen Aussichten fingen endlich an, sich aufzuhellen. Lucilla schrieb in ihren großen, kindischen Lettern: »Teuerste Freundin und Schwester, ich kann mit der Mitteilung einer guten Nachricht nicht warten, bis wir uns wiedersehen. Wir haben den Brightoner Arzt abgeschafft und stattdessen einen Londoner Arzt angenommen. Wenn man gescheute Leute braucht, muss man sich nach London wenden. Der neue Arzt hat Oscar kaum gesehen und einen Augenblick nachgedacht, als er auch schon mit sich im Reinen war. Er hat eine eigene Art, Oscars Fall zu behandeln und garantiert uns seine Heilung von den schrecklichen Zufällen. Da haben Sie meine Neuigkeit. Kommen Sie wieder und lassen Sie uns vor Freude tanzen. Wie unrecht hatte ich, an unserer Zukunft zu zweifeln. Nie, nie will ich wieder zweifeln. Dies ist der längste Brief, den ich je geschrieben habe. Ihre sie liebende Lucilla.« Diesem Brief folgte ein von Oscars Hand geschriebenes Postskriptum. Dasselbe lautete: »Lucilla hat Ihnen gesagt, dass ich endlich wieder etwas Hoffnung schöpfen darf. Von dem, was ich hier schreibe, weiß Lucilla nichts. Es ist nur für Sie allein bestimmt. Benutzen Sie die erste sich darbietende Gelegenheit, mich in Browndown aufzusuchen, ohne dass Lucilla etwas davon erfährt. Ich habe Sie um eine große Gefälligkeit zu bitten. Mein Glück hängt davon ab, dass Sie mir dieselbe gewähren. Sie sollen erfahren, um was es sich handelt, wenn wir uns sehen. Oscar.« Dieses Postskriptum intrigierte mich. Sein Inhalt stimmte nicht mit dem unbedingten Vertrauen, welches Oskar, soweit ich es hatte beobachten können, in Lucilla zu setzen pflegte. Es widersprach all meinen Erfahrungen von Oskars Charakter, nach welchen ich ihn als das Gegenteil eines zurückhaltenden, versteckten Menschen kennengelernt hatte. Die Verheimlichung seines Namens bei seiner ersten Begegnung mit uns war lediglich durch seinen Abscheu davor, als der Held des Kriminalprozesses erkannt zu werden, veranlasst worden. In allen gewöhnlichen Lebensverhältnissen war er von einem durchaus offenen und fast zurückhaltlosen Wesen. Dass er ein Geheimnis vor Lucilla haben konnte, welches er mir anvertrauen wollte, war mir völlig unbegreiflich. Meine Neugierde wurde dadurch aufs Höchste gereizt und mein Verlangen, nach England zurückzukehren, nur noch gesteigert. Ich machte es möglich, meine Arrangements so zu treffen, dass ich meinem Vater und meinen Schwestern am Abend des 23. Dezember Lebewohl sagen konnte. In der Frühe des 24. verließ ich Paris und traf noch zeitig genug in Dymchurch ein, um den Festlichkeiten des Weihnachtsabends noch teilweise beiwohnen zu können. Es war 1 Uhr vorüber, als mir Lucilla endlich erlaubte, mich von meiner Reise im Bette auszuruhen. Jetzt war sie wieder das muntere, leichtherzige Geschöpf unserer glücklichen Tage und sie hatte mir so viel zu erzählen, dass selbst ihr Vater mit seinem Redefluss nicht durchgedrungen sein würde. Am nächsten Morgen hatte sie aber für die zu große Aufregung des Abends zu büßen. Als ich in ihr Zimmer trat, fand ich sie von nervösen Kopfschmerzen geplagt und unfähig, zur gewöhnlichen Zeit aufzustehen. Sie proponierte mir, aus freien Stücken allein nach Browndown zu gehen, um Oskar nach meiner Rückkehr zu begrüßen. Ich lasse mir selbst nur die einfachste Gerechtigkeit widerfahren, wenn ich sage, dass ich mich durch diese Aufforderung Lucillas sehr erleichtert fühlte. Hätte sie sehen können, so würde ich mein Gewissen überhaupt nicht beschwert gefühlt haben, aber ich empfand eine tiefe Scheu davor, mein armes, blindes Mädchen auch nur in der geringsten Kleinigkeit zu täuschen. So ging ich denn mit Lucillas Willen und allein zu Oskar. Ich fand ihn reizbar und aufgeregt und in der Stimmung, bei der geringsten Veranlassung in einen seiner leidenschaftlichen Paroxysmen zu verfallen. Lucillas Geliebter zeigte in seinem Wesen nicht die leiseste Spur von Heiterkeit, die sich bei ihr wieder eingestellt hatte. »Hat sie Ihnen irgendetwas über den neuen Doktor gesagt?« Das waren die ersten Worte, die er an mich richtete. »Sie hat mir gesagt, dass sie das vollste Vertrauen in ihn hat,« antwortete ich. »Sie ist fest überzeugt, dass er das Versprechen, sie zu heilen, halten wird.« »War sie gar nicht neugierig zu erfahren, wie er mich heilen will?« »Nicht im Allermindesten.« Es genügt ihr, dass sie geheilt werden, das Übrige überlässt sie dem Doktor. Diese Antwort schien ihn zu erleichtern. Er seufzte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Das ist schön«, sagte er vor sich hin, »das freut mich.« »Ist die Behandlungsweise des Doktors ein Geheimnis?«, fragte ich. »Sie muss für Lucilla ein Geheimnis bleiben«, sagte er sehr ernst. »Wenn sie versuchen sollte, sich darüber zu unterrichten, so muss sie wenigstens für jetzt auf jede Weise daran verhindert werden. Niemand hat Einfluss über sie außer Ihnen. Ich rechne auf Ihre Unterstützung.« »Ist das die Gefälligkeit, um die Sie mich bitten wollten?« »Ja.« »Wollen Sie mir das Geheimnis der ärztlichen Behandlung anvertrauen?« »Gewiss, wie kann ich erwarten, dass Sie mir helfen werden, wenn Sie nicht wissen, wie triftige Gründe dafür vorhanden sind, Lucilla im Dunkeln zu lassen?« Er betonte die beiden Worte »triftige Gründe« sehr scharf. Ich fing an, mich etwas unbehaglich zu fühlen. Ich hatte mir Lucillas Blindheit noch nie auch bei der geringsten Veranlassung zunutze gemacht, und jetzt stand mir der Verlobte Lucillas mit dem Verlangen gegenüber, sie über etwas im Dunkeln zu lassen. »Ist die Behandlung des neuen Doktors gefährlich?«, fragte ich. »Durchaus nicht.« »Ist sie denn nicht so sicher, wie er Lucilla glauben gemacht hat?« »Vollkommen sicher.« »Wussten die anderen Ärzte nichts von dieser Behandlung?« »Allerdings.« »Warum wandten sie denn dieselbe nicht an?« »Weil sie sich scheuten.« »Scheuten? Worin besteht denn die Behandlung?« »In dem Einnehmen von Medizin.« Verschiedene Medizinen oder einer? Einer. Wie heißt denn die Medizin? Höllenstein. Ich sprang auf, sah Oskar an und sank auf meinen Stuhl zurück. Ich erinnerte mich sofort des Eindrucks, den die Erscheinung des blauen Mannes zuerst auf mich hervorgebracht hatte. Man wird sich erinnern, dass dieser, als er mir die Wirkung der Medizin erklärte, das Leiden, gegen welches er dieselbe gebraucht, nicht genannt hatte. Es war Oskar vorbehalten geblieben, mich durch seinen eigenen Fall darüber aufzuklären. Ich war so entsetzt, dass ich sprachlos dasaß. Bei Oskars feinem Gefühl hatte ich nicht nötig, mich deutlich zu erklären. Mein Gesicht sagte ihm, was in mir vorging. »Sie haben schon einmal jemand gesehen, der Höllenstein genommen hat?« rief er aus. »Haben Sie schon einmal einen solchen Menschen gesehen?« fragte ich. »Ich kenne den Preis, um den ich geheilt werden kann,« erwiderte er ruhig. Seine Ruhe machte mich stutzig. »Wie lange nehmen Sie schon diese schreckliche Medizin?« fragte ich. »Seit etwas länger als einer Woche. Ich bemerke noch keine Veränderung an Ihnen. Der Doktor sagt mir, es werden noch viele Wochen vergehen, ehe sich die geringste Veränderung bemerklich macht.« Bei diesen Worten schöpfte ich einen Augenblick Hoffnung. »Sie können sich also noch anders besinnen,« sagte ich. »Um des Himmels willen überlegen Sie sich die Sache noch einmal, ehe es zu spät ist.« Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen. »So schwach auch mein Charakter sonst sein mag,« antwortete er, »dieses Mal steht mein Entschluss fest.« Ich als Frau konnte den Gedanken nicht ertragen, Oskars schönen Tag verdorben zu sehen. »Sind Sie bei Sinnen?« platzte ich heraus. »Wollen Sie mich wirklich glauben machen, dass Sie sich wohl überlegterweise entschlossen haben, sich für jeden, dem Sie unter die Augen treten, zu einem Gegenstande des Entsetzens zu machen?« »Die einzige Person, an deren Meinung mir etwas liegt,« erwiderte er, »wird mich nie sehen.« Endlich begriff ich ihn. Das war also die Erwägung, die ihn mit diesem Heilmittel ausgesöhnt hatte. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass mir bei der Wendung, die unsere Unterhaltung jetzt nahm, Lucillas Abscheu vor Leuten mit dunkler Hautfarbe und dunklen Farben jeder Art wieder einfiel. Hatte sie sich auch gegen ihn zu diesem Abscheu bekannt, wie sie es gegen mich getan hatte? Nein. Ich erinnerte mich, dass sie mich ausdrücklich gebeten hatte, ihm von dieser Abneigung nichts mitzuteilen. Im Anfang seiner Bekanntschaft mit ihm hatte sie ihn gefragt, wem von seinen Eltern er am ähnlichsten wäre. Das veranlasste ihn, ihr zu erzählen, dass sein Vater von dunkler Hautfarbe gewesen sei. Sofort hatte Lucilla sich in ihrer Delikatesse das gesagt sein lassen. »Er spricht mit großer Zärtlichkeit von seinem verstorbenen Vater,« sagte sie zu mir. »Es möchte ihn verletzen, wenn er von der Antipathie erführe, die ich gegen dunkle Menschen habe. Lassen Sie uns nicht vor ihm davon reden.« Wie die Sachen jetzt standen, hatte ich auf der Zunge, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass Lucilla durch andere von seiner Entstellung hören würde und ihn vor den Folgen einer solchen Mitteilung zu warnen. Bei näherer Erwägung schien es mir jedoch geratener, damit noch ein wenig zu warten und ihn zuvor über seine Motive zu sondieren. »Ehe Sie mir sagen, in welcher Weise ich Ihnen helfen soll,« sagte ich, »muss ich noch eins von Ihnen erfahren. Haben Sie Ihren Entschluss in dieser ernsten Angelegenheit ganz allein gefasst? Haben Sie sich bei niemand Rats erholt?« »Ich brauche keinen Rat,« antwortete er scharf, »mein Fall lässt mir keine Wahl. Selbst ein so nervöser und unentschlossener Mensch wie ich kann in solchem Falle nicht zaudern.« »Haben die Ärzte gesagt, dass ihnen keine Wahl blieb?« fragte ich. »Die Ärzte scheuten sich, mir dies zu sagen. Ich musste sie zu dem Bekenntnis zwingen. Ich sagte, ich mache es ihnen zu einer Ehrenpflicht, mir auf eine einfache Frage eine einfache Antwort zu geben. Habe ich irgendeine sichere Aussicht, von meinen Zufällen geheilt zu werden?« Darauf antworteten sie mir, »bei Ihrer Jugend glauben wir darauf hoffen zu dürfen.« Ich drang weiter in sie. »Können Sie einen Zeitpunkt bestimmen, bis zu welchem ich sicher darauf rechnen kann, von meinem Leiden befreit zu sein?« Das vermochte keiner von ihnen. Alles, was sie sagen konnten, war: »Unsere Erfahrung berechtigt uns zu der Annahme, dass Sie geheilt werden, aber nicht dazu, irgendeinen Zeitpunkt Ihrer Heilung vorauszubestimmen.« So kann es also Jahre dauern, bevor ich davon befreit werde? Sie versuchten, der Unterhaltung eine andere Wendung zu geben. Dabei beruhigte ich mich aber nicht, sondern sagte, sagen Sie mir gerade heraus, muss man auf eine solche Möglichkeit in meinem Falle gefasst sein? Der Arzt von Dymchurch sah den Londoner Arzt an und dieser sagte, wenn Sie es durchaus zu wissen verlangen, man muss allerdings auf eine solche Möglichkeit gefasst sein. Und nun vergegenwärtigen Sie sich die Aussicht, welche mir diese Antwort eröffnete. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat fortwährend in Gefahr zu sein, jeden Augenblick in Krämpfen zu Boden zu fallen. Ist das nicht ein elendes Leben? Was konnte ich ihm antworten? Was konnte ich sagen? Er fuhr fort. Und dazu nehmen Sie noch, dass ich verlobt bin. Kein Mann ist wohl je bitterer enttäuscht worden als ich. Mein Lebensglück winkt mir ganz nahe und ich darf es nicht genießen. Nicht nur meine Gesundheit ist erschüttert, sondern auch meine Aussichten für das Leben sind zerstört. Das Mädchen, das ich liebe, ist mir versagt, solange ich mit meinem jetzigen Leiden behaftet bin. Vergegenwärtigen Sie sich das und dann stellen Sie sich vor, dass ein Mann an diesem Tische mit Papier, Feder und Tinte vor Ihnen sitzt, der nur ein paar Worte zu kritzeln braucht, damit Sie Ihre Kur sofort beginnen können. Wenn Sie in wenigen Monaten von den schrecklichen Zufällen befreit und mit dem Mädchen, das Sie lieben, verheiratet sein könnten, und wenn der einzige Preis, den Sie für das Vertauschen dieser himmlischen Zukunft mit einer höllischen Gegenwart zu bezahlen hätten, darin bestände, dass Sie sich für den Rest des Lebens eine Entstellung des Gesichts gefallen lassen müssten, welche die Ihnen teuerste Person niemals sehen würde, würden Sie zaudern? Ich frage Sie, würden Sie an meiner Stelle in dem Augenblick, wo der Doktor die Feder zur Hand nahm, das Rezept zu schreiben, gesagt haben, nein? Ich schwieg noch immer. Mein Eigensinn, Frauen sind ja nun einmal halsstarrig, sträubte sich dagegen, es zuzugeben, selbst als mein Gewissen mir sagte, er habe recht. Er sprang in derselben fieberhaften Erregung auf, mit der er mir, wie ich mich nur zu gut erinnerte, damals in Browndown gesagt hatte, wer er wirklich sei. »Würden Sie Nein gesagt haben?« wiederholte er, indem er sich mit hochrotem, erhitztem Gesicht über mich beugte, wie er sich bei jener ersten Gelegenheit über mich gebeugt hatte, als er mir seinen Namen ins Ohr flüsterte. »Würden Sie«, wiederholte er lauter und lauter, »würden Sie Nein gesagt haben?« Bei der dritten Wiederholung dieser Worte fingen seine Gesichtszüge an, sich in der schrecklichen, mir so wohlbekannten Weise zu verzerren. Die rechte Seite des Körpers verzog sich krampfhaft, er fiel zu Boden. Guter Gott! Wer hätte an einem so sehr zu seinen Gunsten redenden Argumente gegenüber erklären mögen, dass er Unrecht habe? Wer würde nicht bereitwillig zugegeben haben, dass jede Entstellung, durch welche sich die Befreiung von einem solchen Zustande erkaufen ließe, willkommen sein müsste? Der Diener kam hereingestürzt und half mir, die Möbel in eine sichere Entfernung von dem unglücklichen Rücken. »Das wird bald ein Ende haben, Madame«, sagte der Mann, als er meine Aufregung bemerkte, um mich zu beruhigen. »In 1 bis 2 Monaten, sagt der Doktor, werde die Medizin ihre Wirkung tun.« Ich konnte kein Wort sagen, ich konnte mir nur bittere Vorwürfe darüber machen, dass ich ihn durch meinen Widerspruch aufgeregt und so vielleicht den abscheulichen Zufall, der ihn nun zum 2. Mal in meiner Gegenwart ergriff, herbeigeführt habe. Der Anfall dauerte dieses Mal nur kurze Zeit. Hatte die Arznei vielleicht schon angefangen, ihre Wirkung zu tun? Nach Verlauf von 20 Minuten war er imstande, sich wieder auf seinen Stuhl zu setzen und weiter mit mir zu reden. »Sie meinen, Sie würden sich über meinen Anblick entsetzen, wenn ich ein blaues Gesicht hätte?« sagte er mit einem matten Lächeln. »Und entsetzen Sie sich nicht über meinen Anblick, wenn ich in Krämpfen vor Ihnen auf dem Boden liege?« Ich bat ihn flehentlich, nicht mehr davon zu reden. »Gott weiß es«, sagte ich, »Sie haben meine Verstocktheit überwunden. Lassen Sie uns versuchen, jetzt nur an Ihre Aussicht auf vollständige Heilung zu denken. Was wünschen Sie, dass ich tun solle?« Sie haben sehr viel Einfluss auf Lucilla, sagte er. Wenn sie künftig in der Unterhaltung mit Ihnen ein Verlangen äußern sollte, etwas Näheres über die Wirkung der Medizin zu erfahren, gehen Sie nicht darauf ein. Lassen Sie sie nicht mehr davon erfahren, als sie jetzt weiß. Und warum das? Warum? Wenn sie weiß, was Sie wissen, so wird sie auch entsetzt sein wie Sie. Sie wird dann sofort zu mir kommen und wird es, wie Sie es getan haben, versuchen, mich zu überreden, die Kur aufzugeben. Es war unmöglich, der Richtigkeit dieser Annahme zu widersprechen. Ich liebe Sie so sehr, fuhr er fort, dass ich ihr nichts versagen kann. Sie würde mich schließlich überreden, die Sache aufzugeben. Kaum aber hätte sie mich verlassen, würde ich meine Schwäche bereuen und die Kur wieder anfangen. Daraus würde für mich, dessen Kräfte schon so erschöpft sind, ein fortwährender Kampf entstehen. Halten Sie es nun, nach dem, was Sie eben gesehen haben, für wünschenswert, dass ich mich dem aussetze? Es wäre eine nutzlose Grausamkeit gewesen, ihm dazu zu raten, und ich konnte nichts tun, als ihn in seinem Entschluss befestigen. Zugleich aber flehte ich ihn an, eins nicht zu vergessen. »Wir dürfen nicht hoffen«, sagte ich, »Sie über Ihre Veränderung, sobald dieselbe eingetroffen sein wird, lange zu täuschen. Früher oder später würde ihr doch jemand das Geheimnis verraten.« »Ich wünsche auch nur, dass ihr meine Entstellung, solange sie noch im Werden ist, verborgen bleibe«, antwortete er. »Sobald die Sache unabänderlich ist, werde ich es ihr selbst mitteilen.« Sie ist so glücklich in ihrer Hoffnung auf meine Wiederherstellung, welchen Nutzen kann es haben, sie zum Voraus über den Preis aufzuklären, den ich für meine Befreiung zu zahlen habe. Meine hässliche Hautfarbe wird meinen armen Engel nicht erschrecken. Was die anderen Leute betrifft, so werde ich mich ihnen nicht aufdrängen. Es ist mein innigster Wunsch, ganz einsam zu leben. Die wenigen Menschen in meiner Umgebung werden sich bald mit meinem Gesicht ausgesöhnt haben. Lucilla wird Ihnen mit Ihrem Beispiele vorangehen. Sie wird sich nicht lange über eine Veränderung meines Äußern quälen, die sie weder mit dem Gefühl noch mit dem Auge wahrnehmen kann. Hätte ich ihn hier über Lucillas eingewurzeltes Vorurteil und über die Schwierigkeit aufklären sollen, die es vielleicht haben würde, sie mit dem Gedanken an sein verändertes Aussehen auszusöhnen? Allerdings hätte ich es wohl gesollt. Ich war gewiss zu tadeln, dass ich davor zurückschreckte, einem Manne, der schon so viel gelitten hatte, neue Sorgen und neuen Kummer zu bereiten. Die einfache Wahrheit ist, dass ich es nicht vermochte. Würdet ihr es an meiner Stelle getan haben? Wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, so hoffe ich zu Gott, dass ich nie etwas mit euch zu tun haben werde. Unsere Zusammenkunft endete damit, dass ich Oskar verließ, nachdem ich ihm mein Wort gegeben hatte, Lucilla nichts von dem Preise wissen zu lassen, um welchen Oskar sich entschlossen hatte, seine Heilung zu erkaufen. Ende von Abschnitt 19, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Dezember 2023. Ende des ersten Bandes.